Aufgabe 6.3 A. Frau Rothen von der Firma Schalle AG in Graz fliegt nach Hannover, um ihren Kollegen Herrn Bohrer auf der CeBIT zu treffen. Am Flughafen in Hannover informiert sich Frau Rothen bei der Tourist Information über die Verkehrsverbindungen. Hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie die richtige Antwort an. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich möchte zum Hotel Krone. Es liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wie komme ich am besten dahin? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können die S-Bahn nehmen. Da fährt alle 30 Minuten eine zum Hauptbahnhof. Die S-Bahn fährt durchgehend von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Oder Sie nehmen den Shuttlebus in die Innenstadt. Wie lange hat man mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof? Die Fahrt dauert 15 bis 20 Minuten. Sie nehmen dort drüben den Lift und kommen dann zum S-Bahn-Bahnhof. Die Linie 8 fährt direkt zum Hauptbahnhof. Sie sagten, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie kommt man noch ins Stadtzentrum? Mit dem Taxi. An allen Terminals des Flughafens sind Taxistände. Das Taxi ist sehr wahrscheinlich am praktischsten. Ich sehe, Sie haben ziemlich viel Gepäck bei sich. Wie lange hat man mit dem Taxi? Ich schätze, so eine knappe Viertelstunde. Tja, gut. Sie können auch ein Auto mieten. Zwischen Terminal A und Terminal B finden Sie die Büros der Autovermieter, wie Hertz, Avis, Europcar und so weiter. Danke für die Auskunft. Bitte gern geschehen. Auf Wiedersehen und angenehmen Aufenthalt.